C. Strategie, Agitations- und Protestverhalten. Verhältnis zu anderen rechtsextremistischen Gruppierungen und Parteien. Erstens. Welche Mittel der politischen Propaganda oder politischen Protests werden bzw. wurden einst von Ihrer Organisation verwendet? Und hat sich da im Laufe der Zeit etwas geändert? Gegebenenfalls Nachfrage. Und warum hat sich das geändert? Während sich die Inhalte der Propaganda unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und der allgemeinen politischen Entwicklung ständig wandeln, wobei es auch Konstante gibt, die Ausländerproblematik zum Beispiel, sind die eingesetzten Mittel, abgesehen vom Einsatz elektronischer Medien, seit Jahrzehnten dieselben. Im Wesentlichen nämlich Demonstrationen und Aufmärsche unter Zuhilfenahme möglichst großer Personenkreise und der Einsatz von Plakaten, Aufklebern und Flugblättern, die bereits ein Einzelner, meistens jedoch Kleingruppen verbreiten können. Geändert hat sich allerdings in den letzten Jahren der immer größer werdende Einsatz elektronischer Medien, die zwecks Massenkommunikation einem ständig wachsenden Personenkreis ohnehin zur Verfügung stehen und sich daher auch hervorragend zum Transport politischer Botschaften eignen. Der KDS zum Beispiel verfügte seit seiner Gründung im Jahre 1999 über eine eigene Weltnetzseite, später kam noch eine zweite hinzu. Während sich die alte Seite hauptsächlich mit ideologischen und programmatischen Themen beschäftigte, bot die zweite Seite einen dauernd aktualisierten Einblick in die täglichen, wöchentlichen bzw. monatlichen Aktivitäten der Truppe. Auch bei unseren neuerlichen Aktivitäten wird das Weltnetz eine herausragende Rolle spielen.